Du nennst sie selber G, was nicht wie man Gangster Butcher, bitte Eure sitzt daheim und masturbiert. Sie ist da treu und betrügt dich trotzdem. Du bist ein harter Bub mit der Jacken von Lonsdale. Ich selber scheiße Frau, hab ja Gucci Bandana. Du sagst selber, der Eure schaut aus wie Rihanna. Doch die richtet auf der Lack ein bissl Kid. Mit sowas wie der gibt's für mich kein Fick. Solche Leute wie du, die nicht wissen um was geht, verstecken sie mit sowas vor der Realität. Fang ein bisschen in deiner kleinen Plastikwelt. Verschleierst nur im Papa, sein Plastikgeld. Aber Leute wie ich stehen jeden Tag in der Hocken. Dass solche Leute wie die gibt es, kann ich nicht bocken. Im Papa sein Visa steckt in den Rektum. Mit Mastercard gibt's auch du kleines Dreckstrom. Du bist nur lang kein Gangster mit dem Campi von der Era. Hart bist du nicht mit dem Sony Cofera. Du glaubst du bist stark mit Nike Air. Dafür hast du finanziellen Analverkehr. Geh mir nicht am Arsch, wenn ich mich selbst erfinde. Danke. Bin ich provokant, wenn ich obszöne Texte schreibe, wenn ich Fusi trap, schreib für gewöhnlich nette Zeilen, Mutterficker, Motherfucker, sie gewöhnen sich an die Reime, meine Arroganz, mein Witz, übertönen deine Scheiße. Ich helfe allen meinen Hatern, wie sie besser sterben, ich sag ihnen Tag für Tag, dass sie schlechter werden. Ich bin der beste Rapper dieses Landes aller Zeiten, bring mir alle Frauen wegen mir zum Streiten. Gangster, die gibt's überall und da die kleinen Karspalen mit der Maßbahn feuern, die sind nur verhaspeln, wollen die Rap, sag ich nee, die du hast und du wach bin, bei LGC gefäden bin am Drahtziehen. Schreibe Texte, weil ich dauernd hasse, ihr werdet gewollt und zorn, sind in meinen Augen kein zu das Game dann. Ist meiner Meinung kein Spiel, Toleranz ist was Seltenes und das ist Herzfühl. Geh mir nicht am Arsch, wenn ich mich selbst erfinde. Danke. Jedem das seine, aber mir nur das meine. Kein provokantes sein, immer das, was jetzt so sein scheint. Beim Texten bin ich die ganze Zeit nur am Hinficken. Alle unsere Fans sind vorher mit wie. Doch Fans, das ist relativ nur Theorie. Im Grunde nur mal gesehen ist Musik eine Therapie. Doch es macht süchtig bis zum Verrecken. Wie groß aus therapeutischen Zwecken. Geh mir nicht am Arsch, wenn ich mich selbst erfinde. Danke.